Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung Radio Obscura im Freien Radio Berlin, Pi Radio Verbund auf der 88.4 in Potsdam auf der 90.7, sowohl als auch in Hamburg im FSK in Halle Saale auf Radio Korax und bei Freirad in Innsbruck. In der heutigen Sendung gibt es gerade raus einen Vortrag, eine Stunde lang, und zwar von Stefan Dietl, der gerade eben ein Buch herausgebracht hat im Unrast Verlag mit dem Titel Prekäre Arbeitswelten von digitalen Tagelöhnern bis zur Generation Praktikum. Genau über dieses Buch hat er im Leidack in Berlin-Neukölln einen Vortrag gehalten. Das Ganze war am 27. September 2018 und den gibt es jetzt gleich zu hören. Viel Vergnügen. So, schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich hier heute Abend im Leidack zur Buchvorstellung von Stefan Dietl, Prekäre Arbeitswelten, präsentiert von der Jungle World. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr heute Abend hier so zahlreich erschienen seid. Stefan ist Autor der Wochenzeitung Jungle World jetzt seit einigen Jahren, und wenn es um Gewerkschaftsthemen geht, dann rufen wir immer bei Stefan an, weil der sozusagen mittlerweile unser Stammautor geworden ist, und wir begrüßen, dass er auch aus so einer Gewerkschaftsinnenperspektive häufig erzählt und es eben auch genügend kritisch tut. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass er nach dem tollen AfD-Buch jetzt hier direkt nachgelegt hat mit den prekären Arbeitswelten. Ich will, glaube ich, gar nicht weiter schwafeln, sondern würde gleich das Wort an Stefan geben, der so ein bisschen vorstellt, was in seinem Buch vorkommt, und vielleicht auch ganz kurz noch, wie du dazu gekommen bist. Also es gibt ja erstaunlicherweise wenig Bücher, die sich irgendwie auf so eine Art und Weise damit beschäftigen. Es gibt so ein paar Untersuchungen und so wissenschaftliche Schmöker, die dann so 50 Euro kosten. Die kann man sich als Prekärbeschäftigter gar nicht leisten. Aber du hast jetzt also direkt jetzt mal vorgelegt, und für alle, die sich das leisten können, was kostet der Spaß? 87, prekäre 87. Bücher zu prekären Preisen. Ja, der Unrastverlag hat es ermöglicht. Genau, dazu jetzt tatsächlich was vorgelegt. Ja, danke erstmal. Jetzt schauen wir mal, ob das wieder funktioniert mit dem Mikrofon, wenn ich das da reingesteckt habe und ihr mich alle hört. Ich hoffe, ihr müsst sagen Nein, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich höre kein Nein. Ja, dann danke erstmal für die Einladung hier nach Berlin an die Jungle World und auch ans Leidack. Freut mich natürlich besonders, dass ich hier im Leidack zum ersten Mal über mein Buch sprechen darf. Hier gibt es ja nicht nur das beste Bier. Das ist der Grund, warum ich privat des Öfteren, wenn ich aus Bayern herkomme, hier bin. Zudem ist auch ein Teil des Buches hier geschrieben worden. Daher passt es eigentlich ganz gut. Ja, und wie erwähnt, was den Ablauf angeht, das passt ganz gut zum neuen Bier. Ich würde euch in etwa eine Stunde in Beschlag nehmen, ein bisschen was erzählen, teilweise was vorlesen. Und dann machen wir eben eine kleine Pause, bei der ihr euch ein neues Bier besorgen könnt. Also, beziehungsweise ihr könnt das auch währenddessen. Ich muss warten bis zur Pause, bis ich mir ein neues Bier besorge. Und nach der kleinen Pause machen wir dann schön die Diskussion. Oder genau sowas. Genau, ich freue mich hier zu sein, freue mich vor allem, weil es eigentlich keinen besseren Tag für die heutige Buchvorstellung geben kann als dieses historische Datum, das wir heute schreiben. Das Datum des 27. September. Warum ist das ein historisches Datum? Das Buch ist, wenn man so will, irgendwie auch eine Festschrift zu einem Doppeljubiläum, nämlich zu 20 Jahre Rot-Grün und 15 Jahre Agenda 2010. Ja, genau heute vor 20 Jahren, am 27. September 1998, wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine rot-grüne Bundesregierung gewählt. Die Generation des Aufbruchs von 68 hatte in Form des ehemaligen JUSO-Vorsitzenden Gerhard Schröder und des ehemaligen Frankfurter Straßenkämpfers Joschka Fischer die Regierungsgeschäfte übernommen, wie man in der oberen Bildreihe sieht. Zu ihrer Bilanz gehört nicht nur der erste deutsche Kriegseinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern am 14. März 2003, vor 15 Jahren also, verkündete Gerhard Schröder in einer Regierungserklärung die Pläne der rot-grünen Bundesregierung zur Umstrukturierung der Sozialsysteme und des Arbeitsmarkts, die später unter dem Namen Agenda 2010 bekannt werden sollten. Die ersten entscheidenden Weichen waren zu diesem Zeitpunkt schon gestellt. Das untere Bild zeigt Peter Hartz bei der Übergabe der Vorschläge der Hartz-Kommission an die Bundesregierung. Schon am 23. März 2002, dem letzten Sitzungstag des Deutschen Bundestags vor der Weihnachtspause, wurde das erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und das zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, besser bekannt als Hartz I und II, verabschiedet. Mit diesen Gesetzen wurde unter anderem die Grundlage gelegt zum Abbau der Leiharbeit und zum Abbau, sage ich schon. Nee, eben nicht. Im Gegenteil. Da wurde die Grundlage gelegt zum Ausbau der Leiharbeit und der Minijobs. Die sogenannten Ich-AGs wurden geschaffen und die kommunalen Jobcenter wurden geschaffen. Im Zuge der Agenda 2010 folgte dann mit Hartz III die Umstrukturierung der Bundesagentur für Arbeit und mit Hartz IV die Abschaffung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe und die Einführung des Arbeitslosengeldes. Zugleich wurde ein rigides Sanktionsregime zur Kontrolle und Gängelung Erwerbsloser errichtet. Mit dieser Agenda-Politik legte die rot-grüne Bundesregierung die Grundlage für die prekäre Arbeitswelt, von der dieses Buch handelt und über die wir heute sprechen, und damit auch die Grundlage für den größten Niedriglohnsektor, den es hierzulande jemals gab, geprägt von sozialer Unsicherheit und von Armutslöhnen. Was heißt prekäre Arbeitswelt heute? Es heißt, etwa 40% der Beschäftigten arbeiten heute in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Während vor der Einführung der Hartz-Gesetze gerade mal 300.000 Menschen in Leiharbeit steckten, sind es heute mehr als 1 Million, also dreimal so viele. Wir sprechen heute von 7,7 Millionen Menschen in geringfügiger Beschäftigung, also in Minijobs. Nur die wenigsten dieser Minijobs sind Nebenverdienste. Für 2/3 der Betroffenen, also für etwa 5 Millionen Menschen, stellt der Minijob das alleinige Einkommen dar. Mehr als 3,2 Millionen Menschen stecken in befristeten Arbeitsverhältnissen. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der befristeten Arbeitsverträge damit um mehr als 1 Million zugenommen. 8,5 Millionen Menschen stecken in Teilzeit. Allein in den vergangenen 8 Jahren wuchs die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um fast 3 Millionen. Das sind natürlich jetzt nicht alles, gerade in der Teilzeit sind das nicht alles prekär Beschäftigte, ein großer Teil, aber durchaus. Viele sitzen in der sogenannten Teilzeitfalle, wollen eigentlich länger arbeiten. Ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten zum Beispiel arbeitet im Niedriglohnsektor und verdient weniger als 9,75 Euro die Stunde. Und dazu kommen dann eben auch 4,4 Millionen Menschen, die derzeit auf Hartz IV angewiesen sind. Unter ihnen auch 1,2 Millionen Menschen, die sogenannte Aufstocker sind, also Menschen, die arbeiten gehen und so wenig verdienen, dass sie trotzdem Hartz IV beziehen müssen. Hier noch ein paar Statistiken dazu. Zum einen der Anstieg der Leiharbeit, den man hier sehr deutlich sieht, von 300.000 auf heute sind es über 1 Million. Der massive Anstieg der geringfügigen Beschäftigung auf heute 7,7 Millionen Menschen. Und hier die Entwicklung im Allgemeinen prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Wir sehen, es gibt eine Stabilisierung der klassischen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, also des sogenannten, heute wird das in Forschungen immer NAV abgekürzt, Normalarbeitsverhältnis. Da werden inzwischen schon Statistiken erhoben, die eben zeigen, ja, die Normalarbeitsverhältnisse sind nicht zurückgegangen, das ist durchaus richtig. Auch die Bundesagentur für Arbeit verkündet immer wieder, Höhepunkt sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, was wenig beachtet wird, ist der gleichzeitige Anstieg eben prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Kein Wunder also, dass heute laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes 15,8% der Menschen, also etwa jeder Sechste, in Armut lebt. Das ist ein kleiner Ausschnitt eigentlich nur dieser sozialpolitischen Bilanz der rot-grünen Bundesregierung und der ihr folgenden eben zum heutigen Festtag. Zu Fragen wie Werkverträgen, Scheinselbstständigkeit etc. ist jetzt da noch gar nichts gesagt. Darauf werden wir aber im Laufe des heutigen Abends auf jeden Fall zu sprechen kommen. Eins lässt sich feststellen, seit die Agenda-Politik die Grundlage für diesen anhaltenden Boom prekärer Beschäftigungsverhältnisse legte, stieg nicht nur die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer kontinuierlich an, es fand auch eine Ausweitung auf immer mehr Bereiche, immer mehr Branchen statt und es entstanden zudem immer neue Formen der Prekarität. Und das ist auch, worum es in dem Büchlein ja heute zentral und auch heute zentral geht, um neue Formen der Prekarität. Grundsätzlich ist das Buch in 2 Teile unterteilt. Das Kapitel Modern Times beschäftigt sich eben mit neuen Formen der Prekarität, beziehungsweise mit Formen der Prekarität, die noch vor ein paar Jahren nur wenig verbreitet waren oder mit denen man sich bisher nicht so wirklich beschäftigt hat. Gerade durch die technischen Neuerungen der Internetökonomie ergeben sich für Unternehmen ganz neue Möglichkeiten des Lohndumpings und der Umgehung gesetzlicher und tariflicher Rahmenbedingungen. Das erste Kapitel beschäftigt sich daher unter anderem mit prekären Beschäftigungsformen im digitalen Zeitalter, wie dem Crowdworking oder der Gigwork. Es nimmt aber auch andere bisher wenig beachtete atypische Beschäftigungsverhältnisse wie die Arbeit auf Abruf oder die Ausbeutung von Wanderarbeitern unter die Lupe. Das Kapitel Altes im neuen Gewand befasst sich mit den aktuellsten Entwicklungen, also denen der letzten 3-4 Jahre, bei bereits seit längerem in Deutschland etablierten atypischen Beschäftigungsverhältnissen wie Leiharbeit, Minijobs, Befristungen, Praktika. Also was sich da in den letzten Jahren Neues getan hat, da kam es nämlich zu einer weiteren Ausweitung dieser Beschäftigungsformen, unter anderem auch dank weiterer gesetzlicher Deregulierungen oder Nichtregulierungen durch Schwarz-Rot. Ich sage mal nicht große Koalition, weil das ist ein bisschen euphemistisch. Ich finde Schwarz-Rot da doch passender. Ja, das also die neuen Formen der prekären Arbeit, insbesondere im digitalen Zeitalter und die aktuellen Entwicklungen in den klassischen Formen prekärer Arbeit ist eben auch das, worum es heute vor allem gehen wird. Ich würde, wie gesagt, da ein bisschen was erzählen, immer mal wieder aus dem Buch vorlesen. Daneben geht es im Buch auch noch um den Mindestlohn, beziehungsweise darum, warum der Mindestlohn zwar richtig und notwendig ist, bisher aber nicht als Mittel gegen prekäre Beschäftigung funktioniert. Und es geht natürlich auch um den Widerstand gegen soziale Unsicherheit und Niedriglöhne. Ja, eine dieser neuen Formen prekärer Arbeit, die in den letzten Jahren einen enormen Boom erlebt hat, ist die Arbeit auf Abruf von Betriebswirten liebevoll als kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit, kurz KapoFatz, bezeichnet. Grundlage für diese Arbeit auf Abruf ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Bei der Arbeit auf Abruf haben Beschäftigte keine festen Arbeitszeiten, auch keine arbeitsvertraglich fixierte Anzahl an Wochenstunden, sondern müssen einen Großteil ihrer Arbeitsleistung bei Bedarf erbringen. Das heißt, wie lange und wann der Betroffene eingesetzt wird, kann der Arbeitgeber kurzfristig und nach eigenem Gusto entscheiden. Wenn immer im Betrieb wenig zu tun ist, wird die Arbeitsleistung also nicht abgerufen und damit auch nicht bezahlt. Jetzt ist dieses Arbeitszeitmodell natürlich nicht neu, das kennen wir vor allem aus Teilen des Einzelhandels schon seit vielen Jahren, aber in den vergangenen Jahren ist die Zahl solcher Arbeitsverhältnisse enorm gestiegen. Inzwischen arbeiten 1,9 Millionen Beschäftigte auf Abruf. Also das ist ein enormer Anstieg und auch ein enormer Anstieg in immer mehr Branchen. Es sind eben nicht nur der Handel betroffen, sondern insbesondere der Gesundheitssektor, der Sozialbereich, die Logistikbranche. Für die Betroffenen geht die Arbeit auf Abruf mit niedrigen Löhnen, ständiger sozialer Unsicherheit und fehlender Planbarkeit der Freizeit einher. Verbunden ist diese variable Arbeitszeit mit ständiger Arbeitsbereitschaft, ohne wie beispielsweise beim klassischen Bereitschaftsdienst dafür auch entlohnt zu werden, muss man ständig erreichbar sein und auch immer einsatzbereit sein. Dazu kommen dann eben die schwankenden Einkommen und die permanente Sorge um die Existenzsicherung. Es ist nicht nur unklar, wann, sondern auch, wie viele Stunden in den nächsten Wochen gearbeitet wird und damit natürlich auch, wie viel Geld am Ende des Monats auf dem Konto landet. Da wird es nicht nur schwierig, die Miete zu zahlen, sondern eben auch längere Anschaffungen zu planen, von Auto über Waschmaschinen. Wie bei anderen prekären Beschäftigungsformen werden auch bei dieser KapoFatz den Beschäftigten grundlegende Arbeitnehmerrechte oftmals vorenthalten. Betriebe umgehen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle oder den bezahlten Urlaub, indem sie in der Zeit die Arbeitskraft einfach nicht abrufen. Dazu verstoßen zahlreiche Betriebe gegen die ohnehin schon geringen Vorschriften, die das Teilzeitbefristungsgesetz vorschreibt. So müssen Arbeitgeber eigentlich die Arbeitsleistung eines Beschäftigten mindestens 3 Stunden am Stück in Anspruch nehmen. Außerdem schreibt es eigentlich vor, dass der Arbeitnehmer mindestens 4 Tage im Voraus über seinen Einsatz informiert wird. Tatsächlich erfährt ein Drittel der Betroffenen erst 1 bis 3 Tage vorher, wann es zur Arbeit geht, und ein zweites Drittel sogar erst am selben Tag. Während KapoFatz für die betroffenen Arbeitnehmer vor allem niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen bedeutet, bedeutet es für die Unternehmen größtmögliche Flexibilität bei geringem Risiko. Bisher war es so, dass es die Aufgabe des Arbeitgebers war, die Arbeitskraft eines Mitarbeiters in einer bestimmten Zeit auch entsprechend gewinnbringend einzusetzen, kann er den Arbeitnehmer nun eben einfach nach eigenem Ermessen nach Hause schicken, wenn gerade keine Gäste zu bedienen sind oder keine Kunden zu betreuen sind. Dieses gesamte unternehmerische Risiko, mit denen die Unternehmen ja eigentlich ihren Gewinn begründen, wird so auf den Arbeitnehmer verschoben. Ja, prekäre Beschäftigung bestimmt auch oftmals den Alltag der Internetökonomie, wie schon erwähnt, zum Beispiel beim Crowdwork. Und zur prekären Arbeit in der Crowd würde ich euch jetzt mal den Beitrag aus dem Buch vorlesen, weil es heißt immer, wenn man so ein Buch geschrieben hat, dann muss man da dazwischen auch was daraus vorlesen. Ja, Klickarbeiter, prekär in der Crowd. Das Outsourcing, also die Auslagerung bestimmter Aufgaben aus einem Unternehmen, gehört seit vielen Jahren zu den üblichen unternehmerischen Strategien zur Gewinnmaximierung. Was vorher von Festangestellten erledigt wurde, sei es die Reinigung der Büroräume, die Betreuung der Telefonhotline oder die Essensausgabe in der Kantine, wird dabei zu weitaus günstigeren Konditionen von einem Drittanbieter erledigt. Im digitalen Zeitalter ergeben sich für Unternehmen jedoch ganz neue Möglichkeiten der Auslagerung bestimmter Tätigkeiten. Immer mehr Betriebe machen sich diese Möglichkeit zunutze und vergeben Aufgaben über das Internet an eine anonyme Masse potenzieller Anbieter, die sogenannte Crowd. Es handelt sich nicht einfach um Outsourcing, sondern um Crowdsourcing. Die ausgelagerten Tätigkeiten reichen von Internetrecherchen oder die Verschlagwortung von Texten über anspruchsvolle Aufgaben wie dem Testen von Apps bis hin zu Programmier- oder Designarbeiten. Häufig werden auch komplexere Prozesse in winzige Arbeitsteile zerlegt, die dann für Centbeträge einzeln ausgeschrieben werden. Die Abarbeitung dieser digitalen Arbeitsaufträge unternehmen die sogenannten Crowd- oder Clickworker. Für die Unternehmen haben diese Clickarbeiter einige Vorteile gegenüber Festangestellten. Für diese Solo-Selbstständigen gelten keine Arbeitsschutz- oder Arbeitszeitgesetze, sie haben keinen Urlaubsanspruch, müssen nicht sozial- oder krankenversichert werden und für sie gilt weder der Mindestlohn noch tarifliche Regelungen. Das Crowdworking ist ein Aspekt der wachsenden Plattformökonomie, die uns später noch einmal beschäftigen wird. Auf Internetplattformen wie Upwork oder 99designs können Unternehmen auf ein riesiges Reservoir an Arbeitskräften mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten zurückgreifen. Während die Internetarbeiter auf diesen digitalen Marktplätzen um die besten Aufträge konkurrieren, den Plattformen kommt dabei die Vermittlerrolle zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu, die sie sich meist durch eine Gebühr versilbern lassen. Eine der ältesten dieser Plattformen ist Clickworker mit mehr als 1 Million Mitgliedern, darunter auch über 100.000 aus Deutschland. Um genügend Aufträge zu requirieren, sind die meisten Clickarbeiter jedoch nicht nur auf einer Plattform gemeldet, sondern nutzen mindestens 2, zum Teil aber auch bis zu 25 unterschiedliche digitale Marktplätze. Waren es zuerst vor allem kleine und mittlere Betriebe, die auf solche digitalen Tagelöhner zurückgriffen, machen sich inzwischen auch große Konzerne die flexiblen und günstigen Arbeitskräfte zunutze. Ihre Zahl steigt seit Jahren rasant. Wie viele Menschen genau sich in Deutschland mit den digitalen Aufträgen ihren Lebensunterhalt verdienen, ist ungewiss. Studien und Untersuchungen hierzu, wie auch zur sozialen Situation von Clickarbeitern, sind immer noch Mangelware. Selbst dem Bundesarbeitsministerium ist es nicht möglich, genauere Angaben über die Zahl der Betroffenen zu machen. So gehen die Schätzungen von Experten weit auseinander. Zwischen 200.000 und bis zu 1 Million Clickarbeiter vermuten sie in Deutschland. Da vielleicht ein kleiner Einwurf, das ist allgemein in der Statistik sehr interessant. Also es wird in Deutschland viele Dinge sehr genau erhoben. Es gibt aber eben viele Dinge, die das nicht tun. Es kann auch niemand, kein Bundesministerium sagen, wie viele Wohnungslose es zum Beispiel in Deutschland gibt. Es gibt da Erhebungen von Ehrenamtlichen, von Organisationen, aber zum Beispiel ist da eine Regierung nicht dazu in der Lage zu sagen, wie viele Wohnungslose, wie viele Obdachlose gibt es, genauso wenig, wie man oftmals in der Lage ist, prekäre Arbeitsverhältnisse genau zu bestimmen. Dass die Arbeitssituation der digitalen Tagelöhner vor allem durch hohe rechtliche und soziale Unsicherheit geprägt ist, zeigt eine der wenigen empirischen Studien, die sich mit den prekären Arbeitsverhältnissen von Clickarbeitern in Deutschland beschäftigt und 2006 von der Universität Kassel und der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt wurde. So verdienen etwa 70% der in der Studie befragten Internetarbeiter weniger als 500 Euro im Monat als effektives Einkommen. Das heißt nach Abzug der Gebühren der jeweiligen Plattform, aber noch vor Steuern. Für viele von ihnen ist dies nur ein Nebenverdienst. Doch auch bei den rund 20% der Befragten, die hauptberuflich als Crowdworker tätig sind und deren Zahl kontinuierlich steigt, liegt das durchschnittliche effektive Einkommen bei gerade einmal 1.500 Euro im Monat. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass hauptberufliche Clickarbeiter ihr Einkommen nicht nur versteuern müssen, als Selbstständige müssen sie sich auch selbst Kranken- und Renten versichern. Nicht nur die Verdienste der Crowdworker sind in aller Regel gering, sie genießen außerdem weder Kündigungsschutz, noch haben sie einen Anspruch auf bezahlten Urlaub oder feste Arbeitszeiten. Manche arbeiten bis zu 80 Stunden pro Woche. Das liegt auch an der Struktur der Arbeitsverhältnisse. Auf den digitalen Marktplätzen herrscht ein zeitbasierter Wettbewerb. Das heißt, Clickarbeiter müssen ständig auf aktuelle Ausschreibungen achten, um die Aufgabe, die ihnen zusagen, auch tatsächlich zu erhalten, bevor ein Konkurrent zuschlägt. In einigen Bereichen, vor allem auf Designplattformen, besteht zusätzlich ein ergebnisorientierter Wettbewerb, bei dem eben verschiedene Teilnehmer ihre Entwürfe einreichen, jedoch nur einer dafür den Zuschlag und die entsprechende Vergütung bekommt. So kann es durchaus passieren, dass man nach getaner Arbeit leer ausgeht. Oftmals ist der Eigentumsübergang so geregelt, dass neben den Gewinnern auch die Verlierer ihre Rechte an sämtlichen Entwürfen abtreten. Die digitalen Tagelöhner sind also einem erbarmungslosen und größtenteils unregulierten Konkurrenzkampf ausgesetzt. Verschärft wird dieser Wettbewerb dadurch, dass die Clickarbeiter weltweit miteinander in Konkurrenz stehen. Ein Umstand, der auch den Einsatz für eine Verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen der Betroffenen erschwert. Rechtlich gelten die Clickarbeiter als Selbstständige. Sie arbeiten weder für die Plattform, auf der sie ihre Dienste anbieten, noch sind sie abhängig Beschäftigte des Auftraggebers. So gelten für sie weder Tarifverträge noch gesetzliche Schutzvorschriften für Arbeitnehmer. Bezahlter Urlaub, Lohnfortzahlungen, Krankheitsfälle, gesetzliche Pausen oder Höchstarbeitszeitregelungen haben für die Crowdworker keine Bedeutung. Als Selbstständige fallen sie zudem aus dem gesetzlichen Sozialversicherungssystem. Gegen Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Arbeitslosigkeit müssen sich die digitalen Tagelöhner selbst versichern. Und auch bei der Rentenvorsorge sind sie, wie gesagt, auf sich gestellt. Der Bruttostundenlohn eines Selbstständigen müsse 50-100% höher liegen als der eines abhängig Beschäftigten, damit beide monatlich etwa gleich viel zur Verfügung haben, schätzt Günter Hacke, Geschäftsführer von Mediafon, der Beratungsstelle für Selbstständige der Gewerkschaft Verdi. Angesichts der niedrigen Verdienste sind viele Klickarbeiter gar nicht abgesichert. Nur ein Drittel der hauptberuflichen Crowdworker sind Kranken- oder Arbeitslosenversichert und nur die Hälfte sorgt fürs Alter vor. Darüber, wie selbstständig die Crowdworker wirklich sind, gibt es unter Arbeitsrechtsexperten unterschiedliche Einschätzungen. Tatsächlich deutet einiges auf ein klares, auch arbeitsrechtliches Abhängigkeitsverhältnis der Klickarbeiter hin. So schreiben viele Plattformen genau vor, wie eine Arbeit zu erledigen ist, kontrollieren den Ablauf und die Leistung. Bei guten Arbeitsergebnissen erfolgt die Beförderung innerhalb der Plattformhierarchie und man erhält bessere Aufträge. Lehnt man hingegen häufig Arbeitsaufträge ab oder erhält schlechte Bewertungen, rutscht man die Karriereleiter nach unten. Alle Dinge, die man eigentlich aus herkömmlichen Arbeitsverhältnissen kennt. Würden die Klickarbeiter als abhängig Beschäftigte entweder der Plattform oder ihres Auftraggebers gelten, stünden ihnen auch die entsprechenden Rechte wie Kündigungsschutz oder Urlaub zu. Als Arbeitnehmer könnten sie sich außerdem auf ein Gesetz aus vordigitaler Zeit berufen. Im 1951 erlassenen Heimarbeitsgesetz sind beispielsweise Kündigungsfristen, Zulagen und Mindestentgelte geregelt. Heimarbeiter, die hauptsächlich für einen Betrieb tätig sind, unterliegen hier sogar der betrieblichen Mitbestimmung. Das deutsche Arbeitsrecht kennt zudem den Begriff der Arbeitnehmerähnlichkeit. Selbstständige, die von einem Auftraggeber wirtschaftlich abhängig und in ihrer Schutzbedürftigkeit auch sonst mit einem Arbeitnehmer vergleichbar sind, haben Anspruch auf Urlaub und für sie können Tarifverträge abgeschlossen werden. Ob ein Klickarbeiter nun selbstständig, abhängig beschäftigt oder arbeitnehmerähnlich ist, muss allerdings individuell vor Gericht entschieden werden. Einen Weg, den wohl nur die wenigsten Crowdworker, die auch künftige Geld über die betreffende Plattform verdienen möchten, bereit sind anzutreten. Zur Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen bleibt den Betroffenen daher nur die kollektive Organisierung. Entgegen dem oftmals von den Medien gezeichneten Bild des individualistischen digitalen Bohème haben viele Klickarbeiter ein großes Interesse daran, ihre Vereinzelung zu durchbrechen. Das zeigt auch die von der Universität und der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführte Studie zu prekären Arbeitsbedingungen in der Cloud. So wünscht die Mehrheit der Befragten eine wirksame Interessensvertretung und betriebliche Mitbestimmung. In der Designbranche, die vor allem unter dem ergebnisbasierten Wettbewerb zu leiden hat, sind sogar knapp 70%. Die Bemühungen der Gewerkschaften, die digitalen Tagelöhner zur kollektiven Durchsetzung ihrer Interessen zu organisieren, sind bisher jedoch noch gering. Immerhin wurde inzwischen von den beiden größten DGB-Gewerkschaften, Verdi und IG Metall, erste Beratungsangebote von Crowdworkern geschaffen. Der Bedarf hierfür ist groß. 20% aller Crowdworker und sogar 28% der Nutzerinnen von Designplattformen benötigen regelmäßig rechtliche Beratung, unter anderem um vereinbarte Entgelte durchzusetzen oder um Urheberrechtsfragen zu klären. Auch wenn noch unklar ist, wie es gelingen kann, die Isolation der heimischen PCs und Laptops zu durchbrechen, ist die gemeinsame Organisierung für ihre Rechte wohl der einzige Weg, die Prekarität der Klickarbeiter zu überwinden. So viel zu den Crowdworkern. Eine ganz neue Bedeutung in Deutschland hat in den vergangenen Jahren die grenzüberschreitende Arbeitsmigration gewonnen. Mit der Einführung der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit für die mittel- und osteuropäischen Staaten 2011 beziehungsweise für Rumänien und Bulgarien 2014 hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren zu einem Zielland von Arbeitsmigranten aus Osteuropa entwickelt. Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gewann zudem die Einwanderung aus Osteuropa neue Bedeutung, aus Südeuropa neue Bedeutung. In gewerkschaftlichen und gewerkschaftsnahen Debatten hat sich für diese Wanderarbeiter, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie Staatsbürger eines anderen EU-Landes sind, die in einem Zielland nur vorübergehend arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt nicht oder noch nicht dorthin verlegt haben, der Begriff mobile Beschäftigte ausgeprägt. Für diese mobile Beschäftigung gibt es in Deutschland viele Facetten. Es gibt prinzipiell drei Gruppen von Wanderarbeitern. Zum einen Staatsangehörige aus anderen EU-Staaten, die im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit uneingeschränkter Beschäftigung in Deutschland nachgehen können. Viele von denen arbeiten dann entweder als Leiharbeitnehmer oder sind über einen Werksvertrag bei einem deutschen Unternehmen angestellt, das sie wiederum für ein anderes Unternehmen arbeiten lässt. Der zweite Teil der mobilen Beschäftigten nutzt die EU-Dienstleistungsfreiheit und EU-Niederlassungsfreiheit, um Gewerbe in Deutschland anzumelden. Die sind dann formell selbstständig. Tatsächlich arbeiten die meisten aber im Rahmen eines Werksvertrags für ein Unternehmen und sind vollständig von ihrem Auftraggeber abhängig, sind also scheinselbstständig im Endeffekt. Die Unternehmen profitieren davon, dass sie die Betroffenen weder versichern müssen, noch Arbeitsschutzbestimmungen wie Kündigungsschutz, Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle oder Arbeitszeitregelungen gelten. Ganz übel ist es, dass die Betroffenen es oft gar nicht wissen. Es gibt nicht wenige Fälle, da wurde den Wanderarbeitern ein Gewerbeschein als angeblicher Arbeitsvertrag vorgelegt. Die sind dann also in dieser Scheinselbstständigkeit, müssten sich eigentlich selbst versichern, wissen das aber gar nicht. Eine dritte Gruppe sind Arbeitnehmer, die bei einem im Ausland ansässigen Unternehmen angestellt sind und im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit für eine bestimmte Zeit nach Deutschland entsandt werden. Dabei schließt dann das Entsendeunternehmen einen Werkvertrag mit dem Unternehmen im Zielland. Das heißt, ich habe ein polnisches Unternehmen, da arbeitet die Person dann, da ist dann die Person beschäftigt und dieses Unternehmen entsendet ihn dann zum Beispiel nach Deutschland. Das läuft häufig über Briefkastenfirmen, die ausschließlich zu diesem Zweck gegründet wurden, billige Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu bringen. Für diese entsandten Beschäftigten gelten zwar dann gewisse Mindeststandards des Ziellands, also zum Beispiel zwingend eingehalten werden muss der Mindestlohn, aber grundsätzlich findet das Arbeitsrecht des Herkunftslandes Anwendung. Das heißt, er arbeitet zwar in Deutschland, aber für ihn gilt das polnische Arbeitsrecht. Damit sind natürlich der Ausbeutung durch deutsche Unternehmen Tür und Tor geöffnet. Die Ausbeutung von Wanderarbeitern beginnt häufig bereits bei der Anwerbung. Das läuft dann eben über so Briefkastenfirmen, über spezielle Vermittler, die dafür Gebühren, Transportkosten, andere Abgaben in Rechnung stellen. Die Betroffenen werden dabei meist zahlreiche Versprechungen gemacht, also gute Löhne, kostenfreie Unterkunft, Sozialleistungen, geregelte Arbeitszeit. Wenn man dann in Deutschland ankommt, sind die kostenlosen Unterkünfte dann oft Baracken, die für horrende Summen vom Lohn einbehalten werden. In der Landwirtschaft nächtigen die Leute häufig in Holzverschlägen oder unter Plastikplanen und Ästen im Freien. Weit verbreitet sind auch Sammelunterkünfte wie Container, ehemalige Kasernen, Gaststätten, in denen sich dann mehrere Bewohner Zimmer und Waschgelegenheiten teilen müssen. Die Möglichkeit, den Wanderarbeitern ihre Rechte vorzuenthalten oder sie um den Lohn zu prellen, sind vielfältig. Löhne werden teils nicht ausbezahlt, in der Hoffnung, mobile Beschäftigte würden die Ansprüche eh nicht geltend machen. Häufig werden auch ausstehende Löhne einbehalten, nachdem der Arbeitnehmer gekündigt hat. Auch Zuschläge oder Überstunden werden ganz häufig nicht bezahlt. So lässt sich dann auch ganz geschickt der Mindestlohn umgehen. Während die Beschäftigten dann in der regulären Arbeitszeit zum Mindestlohn arbeiten, erbringen sie die Überstunden unbezahlt, wodurch dann der Gesamtlohn sinkt. Und auch für Sachleistungen wird häufig ein Lohn angerechnet, sei es für die Schlafgelegenheit, aber auch Kost und Logis, aber auch Arbeitsmittel zum Beispiel. Zu den gängigen Methoden gehört auch das verspätete Ausbezahlen des Lohnes oder die Bezahlung in bar. Das erschwert dann nicht nur die Überprüfung des Lohns durch den Arbeitnehmer, sondern auch nachträgliche Kontrolle durch Behörde oder Gerichte. Und dabei werden natürlich vor allem oft die geringen Sprachkenntnisse vieler Beschäftigter genutzt, um deren Ausbeutung zu erleichtern. Arbeitsverträge werden in einer anderen Sprache ausgestellt, teilweise auch in Drittsprachen. Also ich habe einen Arbeitsvertrag in Deutschland, komme aus Rumänien oder Polen und der Arbeitsvertrag ist dann auf Spanisch oder auf Englisch. Das ist durchaus möglich. In anderen Fällen wird dann, wie gesagt, den mobilen Beschäftigten einfach eine Gewerbeanmeldung in deutscher Sprache vorgelegt und suggeriert, es handelt sich um einen Arbeitsvertrag. Die Möglichkeit der Betroffenen, sich gegen ihre prekären Arbeits- und Lebensbedingungen zu wehren, sind natürlich stark eingeschränkt. Das liegt einerseits am teils unsicheren Aufenthaltsstatus, der macht sie im höchsten Maße oftmals erpressbar. Dazu kommt auch die Unkenntnis der Betroffenen über die eigenen Rechte. Daraus resultiert ein erhöhtes Risiko natürlich der Ausbeutung und oftmals erschweren dann mangelnde Sprachkenntnisse auch die Möglichkeit, sich über Rechte zu informieren oder sie durchzusetzen. Dass es trotzdem gelingen kann, spielt unter anderem im letzten Kapitel des Buches eine Rolle, wo es unter anderem auch um den Kampf um die Mall of Shame hier in Berlin geht. Ein weiterer Aspekt der Prekarität in der Internetökonomie ist die sogenannte Gigwork, zu der ich auch nochmal was aus dem Buch vorlesen werde. Das Internet verändert nicht nur unseren Alltag und unsere Freizeitgestaltung, das digitale Zeitalter setzt auch in den Arbeitsbeziehungen neue Maßstäbe. Dabei ist das Crowdworking nur ein Aspekt der boomenden Plattformökonomie. Daneben entstehen auch immer mehr Plattformen zur Vermittlung lokaler Dienstleistungen. Diese sogenannte Gig-Economy wächst kontinuierlich. Während beim Arbeiten in der Cloud Aufgaben im Internet vermittelt und dort auch erledigt werden, findet die Vermittlung von Jobs bei der Gigwork zwar ebenfalls durch eine Internetplattform statt, ausgeführt wird sie jedoch vor Ort. Jemand bestellt beispielsweise eine Pizza im Internet, Die Auslieferung übernimmt dann ein freiberuflicher Fahrer nach Erhalt einer Nachricht via Smartphone, die ihm mitteilt, an welchem Ort das Essen abgeholt und wo es hingebracht werden soll. Bekannte Beispiele für die Gig Economy sind Plattformen wie der Fahrdienstanbieter Uber, die Handwerksdienstleister MyHammer, die Übernachtungsvermittler Airbnb oder die Essenskuriere Deliveroo und Foodora. Der Ausdruck Gig Economy ist eine Analogie aus der Musikbranche, in der Musiker ihren Lebensunterhalt bestreiten, indem sie bezahlte Auftritte, also Gigs, absolvieren. Die digitalen Freiberufler, die sich von Gig zu Gig hangeln, stehen vor ähnlichen Problemen wie die Crowdworker. Auch die Gig-Worker sind meist Selbstständige und nicht fest angestellt. Die Plattformen verstehen sich als Vermittler und nicht als Arbeitgeber. Die Menschen, die ihre Arbeitskraft auf den Plattformen anbieten, stehen auf Abruf bereit und haben keine soziale Absicherung. Wie die Klickarbeiter unterliegen sie nicht den Schutzvorschriften von Arbeitnehmern. Kündigungsschutz, Gesundheitsschutz, Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlungen, Krankheitsfalle gelten für Solo-Selbstständige nicht. Auch eine Einzahlung in die sozialen Sicherungssysteme findet nicht statt. Die Prekarität der Freiberufler stellt für die Plattformen einen Wettbewerbsvorteil dar. Sie können ihre Dienstleistungen durch den Wegfall von Sozialleistungen oftmals günstiger anbieten als die Konkurrenz. Zudem unterliegen die Freiberufler nicht der betrieblichen Mitbestimmung und müssen nur bezahlt werden, wenn tatsächlich Aufträge durchzuführen sind. Inzwischen gibt es unzählige unterschiedliche digitale Marktplätze zur Vermittlung von Dienstleistungen. Selbst neu gegründete Startups können bereits nach kurzer Zeit auf tausende Freiberufler zurückgreifen. Auch die Kapitalinvestition im Bereich der Gig Economy steigt. So wird der Übernachtungsvermittler Airbnb inzwischen mit 25,5 Milliarden Dollar bewertet, obwohl er kein einziges Hotel hat. Der Fahrdienst Uber gar mit 62,5 Milliarden Dollar. Zugleich versuchen in immer mehr Branchen neue Plattformen Fuß zu fassen. Von Paketdiensten über die Vermittlung von Pflegekräften bis hin zur Kinderbetreuung gibt es inzwischen für fast jede Dienstleistung die passende Plattform. Eine dieser Branchen ist die plattformbasierte Organisation von Taxidiensten. Kaum ein Name steht so sehr für die Gig Economy wie der größte Fahrdienstvermittler Uber, der geradezu zu einem Synonym für die boomenden digitalen Marktplätze geworden ist. Nicht selten ist in Analysen zur Plattformökonomie und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft von einer Uberisierung die Rede. Neue Plattformen werden oftmals unter dem Slogan Uber für XY angeboten. Die Plattformen für ortsgebundene Dienstleistungen werden in ihrer heutigen Form erst durch die weite Verbreitung von Smartphones mit entsprechender Geolokalisierung möglich, so auch Uber. Per App vermittelt die Plattform Fahrten. Von der im Vergleich zu regulären Taxis niedrigen Fahrtkosten kassiert Uber eine Provision von 25% für jede Fahrt und bestimmt auch die Preise. In Echtzeit und nach Verkehrslage in spezifischen Stadtteilen wird berechnet, wie viel die Fahrt die Kunden kosten. Stoßzeiten werden als Search bezeichnet und die Fahrer sehen das entsprechende Areal auf ihrem Smartphone und den Faktor, um wie viel die Fahrt teurer ist. Als Selbstständige tragen die Fahrer allein das unternehmerische Risiko. Nach Abzug der Provision an Uber müssen sie auch für die Anschaffung oder Miete des Fahrzeugs, die Instandhaltung, das Benzin, Steuern und Versicherung aufkommen. Uber integriert so nicht nur die Arbeitskraft der Fahrer in ihre eigene Wertschöpfungskette, sondern auch deren Autos. Damit eröffnet sich zugleich ein weiteres Geschäftsmodell. Uber hat mit der Bank Goldman Sachs einen Vertrag über Kredite von 1 Milliarde Dollar abgeschlossen, die über Ubers Tochterfirma Exchange Leasing an Fahrer vergeben werden. Die Autos brauchen sie sich aber eigentlich nicht leisten können. Die Betroffenen sind damit nicht nur von den Jobs abhängig, die Uber ihnen vermittelt, sondern auch gleich noch verschuldet. Das Unternehmen freut, denn wer sein Auto abbezahlen muss, kann nicht wählerisch sein bei der Anzahl der anzunehmenden Fahrten, sondern braucht maximale Auslastung. Im Gegensatz zum Crowdworking spielt bei Gigwork auch der Versicherungsschutz für Arbeits- oder Verkehrsunfällen, Diebstählen und Sachbeschädigung eine wesentlich größere Rolle. Die meisten Freiberufler sowohl bei Uber als auch anderen Plattformen sind nur unzureichend oder gar nicht versichert. Ebenso wie bei anderen Plattformen regiert bei Uber ein restriktives Rating- und Bewertungssystem, das auch die Erhebung aller Daten über die Fahrer einschließt. Daneben werden auch die Daten der Kunden akribisch erhoben und zur Entwicklung des Kundenprofils genutzt. So geriet der Konzern 2012 in die Kritik, als bekannt wurde, dass er auf Basis der erhobenen Bewertungsprofile darauf schloss, wie häufig die eigenen Kunden One-Night-Stands hätten. Uber bezeichnete diese Fahrten als Ride of Glory, zog die Erhebung und Kategorisierung der Fahrten jedoch nach Protesten zurück. Die Übergänge zwischen den Plattformen für Personenbeförderung und denen zur Lieferung von Essen sind teilweise fließend. So ist Uber selbst mit seinen Diensten Uber Rush und Uber Eats in der Branche tätig. Dazu kommt eine Vielzahl von Firmen wie Spoon Rocket, Yelp Eat 24, DoorDash, Instacart und Postmates. In Deutschland gehören Foodpanda, Lieferando und Pizza.de zu den Anbietern von Essenslieferungen. Die Berliner Firma Delivery Hero, zu der auch Pizza.de und Foodora gehören, wird inzwischen mit 3,1 Milliarden Dollar bewertet. Daneben agiert auch die britische Plattform Deliveroo in immer mehr deutschen Städten. Das Startup wurde 2013 in London gegründet und konnte zuletzt enorme Wachstumsraten verzeichnen. Global arbeiten für die Plattform inzwischen 30.000 Fahrer, davon etwa 1.000 in Deutschland. Das Bestellvolumen stieg 2016 um 650%. Hierzulande kooperieren inzwischen 2.000 Restaurants mit Deliveroo, weltweit sollen es sogar 20.000 sein. Wie andere Anbieter ermöglicht Deliveroo Restaurants, die vorher keinen solchen Service hatten, ihr Essen an Kunden ausliefern zu lassen. Dafür kassiert die Plattform eine Gebühr von 30% von den Gastronomen. Die Fahrer von Deliveroo sind, wie ihre Konkurrenz von Foodora, typischerweise mit dem Fahrrad unterwegs. Während bei Foodora die Fahrerinnen teils auf Minijob-Basis eingestellt sind, setzt Deliveroo vor allem auf Selbstständige, hat jedoch auch einige befristet angestellte Teilzeitbeschäftigte. Da hat sich auch ein bisschen was verändert, das ist in der ständigen Veränderung auch zwischen Selbstständige und Teilzeitbeschäftigte. Die Freiberufler müssen ihr Fahrrad selbst kaufen und warten. Hinzu kommen Smartphones samt Handyvertrag mit entsprechenden Datenvolumen, damit die Deliveroo-App sicher läuft. Im Gegensatz zu ihren Kollegen bei Uber sind die Investitions- und Instandhaltungskosten für ein Fahrrad zwar geringer als bei einem Auto, das Unfallrisiko durch ständige Arbeit im Straßenverkehr ist jedoch nicht geringer. Eigentlich müssten die Fahrer selbst Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung abschließen. Viele können sich das jedoch nicht leisten und fahren auf eigenes Risiko. Der Boom der Gig-Economy geht nicht nur mit niedrigen Löhnen und unsicheren Arbeitsverhältnissen für die Betroffenen einher, er ist auch ein lukratives Geschäftsmodell, in das immer mehr Investitionen fließen. Die Investoren setzen bei ihrer Risikokapitalfinanzierung für die zahlreichen Startups der Plattformökonomie auf deren disruptiven Charakter, also auf die Zerstörung herkömmlicher Geschäftsmodelle und die Schaffung neuer Profitmöglichkeiten. Dieser disruptive Wandel findet in zahlreichen Wirtschaftszweigen statt und seine Grundlage ist die Möglichkeit, Vorgaben in Arbeits- und Verbraucherschutz bei Mindestlöhnen oder Sozialabgaben weitgehend zu umgehen. Mit der Billigkonkurrenz der Vermittlerplattformen können herkömmliche Geschäftsmodelle nicht mehr mithalten und deren Umsätze fließen zunehmend in die Gig-Economy. Im Gegensatz zu den webbasierten Crowdworking-Plattformen greifen die smartphone-basierten Plattformen tief in die reale Wirtschaft ein. Taxiunternehmen, Pflegedienste, Reinigungsfirmen oder Paketzusteller sind der neuen Konkurrenz ebenso ausgesetzt wie Handwerksunternehmen. Übernachtungsvermittler wie Airbnb machen nicht nur der Hotelbranche Konkurrenz, sondern greifen auch in den Wohnungsmarkt ein. Der sogenannte Netzwerkeffekt befördert dabei die Entstehung von Monopolen. In der Plattformökonomie ist es für alle Beteiligten, seien es Auftraggeber oder Auftragnehmer, von Nutzen, wenn möglichst viele Personen auf der entsprechenden Plattform registriert sind. Aus Nutzersicht ist es zudem nur logisch, sich auf eine oder wenige soziale Netzwerke oder Vermittlerplattformen zu konzentrieren. Die Folge ist eine Konzentration in den Händen weniger Konzerne. Es wächst jedoch auch der Widerstand gegen Geschäftspraktiken der Unternehmen. So protestieren bei Uber weltweit Fahrer gegen ihre Arbeitsbedingungen. Mit einer Sammelklage in den USA wollen sie Uber zwingen, sie anzustellen, Lohnsteuer, Sozialleistungen und Spesen zu zahlen. Uber ist zudem weltweit in hunderte Rechtsstreitigkeiten verstrickt und inzwischen in vielen Metropolen oder Ländern zumindest teilweise verboten. So auch in Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden oder Deutschland. Auch das Geschäftsmodell von Airbnb und anderen Übernachtungsanbietern gerät dort an seine Grenzen, wo Städte und Kommunen die kommerzielle Nutzung von Wohnraum einschränken. Insbesondere die Fahrer der diversen Essenskuriere machten in den letzten Jahren mit spektakulären Aktionen und Arbeitskämpfen auf sich aufmerksam und konnten dabei auch einige Erfolge erringen. War es in Deutschland zuerst vor allem die anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft FAU, die sich der häufig migrantischen Arbeitskräfte annahm, versuchen inzwischen auch die Gewerkschaften des DGB die Interessen der Betroffenen zu vertreten. So wurde im Frühjahr 2018 in Köln der erste Betriebsrat bei Deliveroo gegründet. Die klassischen sozialpartnerschaftlichen und gewerkschaftlichen Mittel stoßen hier jedoch oftmals an ihre Grenzen. Die große Masse an Solo-Selbstständigen unter den Fahrern fallen weder unter die Mitbestimmung noch unter Tarifverträge. Davon, dass es den Betroffenen durch die gemeinsame Organisation zur Durchsetzung ihrer Interessen trotzdem gelingen kann, die Arbeitsbedingungen der Kurierfahrer zu verbessern, zeugt der im Schlusskapitel beschriebene Kampf der Deliveroo- und Foodora-Fahrer. Ja, in den vergangenen Jahren sind aber, wie gesagt, nicht nur neue Formen prekärer Beschäftigung entstanden. Es fand zudem auch eine Ausweitung der bereits durch die Hartz-Reformen etablierten atypischen Beschäftigungsverhältnisse statt. In immer mehr Branchen gehören unbezahlte Praktika, Befristungen, Minijobs oder Leiharbeit zum Alltag. Und durch die in den letzten Jahren erfolgten gesetzlichen Neuerungen wurde der im Zuge der Agenda 2010 geschaffene Niedriglohnsektor nicht etwa, wie vielfach behauptet, eingegrenzt, sondern weiter ausgebaut. Die Kreativität der Unternehmen, gesetzliche Regelungen zu ihren Gunsten zu nutzen, sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Das zeigt sich zum Beispiel im Bereich der Praktika. Fast 600.000 Praktika werden pro Jahr in Deutschland absolviert. Und es ist kein Geheimnis, und das wisst ihr wahrscheinlich schon alle, schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, häufige Arbeitsplatzwechsel ohne Perspektive auf Festanstellung gehören für Praktikanten zum Alltag. Viele von euch haben das wahrscheinlich selbst erlebt. Mit der Einführung des Mindestlohns am 1. Januar 2015 sollte das zumindest im Bereich der Bezahlung alles besser werden. Vor Einführung des Mindestlohns verdienten fast 2/3 aller Praktikanten weniger als 800 Euro brutto im Monat. Das bedeutet eine Vergütung von etwa 4,61 Euro die Stunde. Durch den Mindestlohn müssten die Betroffenen nun also eigentlich fast das Doppelte bekommen. Die Praxis sieht allerdings anders aus. Tatsächlich entwickeln Unternehmen immer kreativere Methoden, um den Mindestlohn zu umgehen. Die Mindestlohngesetzgebung mit ihren zahlreichen Ausnahmen und auch die unzureichenden Kontrollen spielen den Unternehmen dabei in die Hände. So sind im Gesetz zum Beispiel freiwillige Praktika während eines Studiums von bis zu 3 Monaten und Pflichtpraktika im Rahmen einer schulischen, betrieblichen oder universitären Ausbildung vom Mindestlohn ausgenommen. Die noch im Studium befindlichen Praktikanten stellen aber mit 73% die große Mehrheit aller Praktikanten und deswegen gibt es auch viele Möglichkeiten, den Mindestlohn nicht zu zahlen. Unternehmen stellen zum Beispiel immer öfter nur noch Praktikumsplätze zur Verfügung, wenn Bewerber sich zuvor von der Universität bescheinigen lassen, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt, obwohl sie sich eigentlich für ein freiwilliges Praktikum und damit ein mindestlohnpflichtiges Praktikum beworben hatten. Auch durch Verkürzung der Praktikumszeiten auf unter 3 Monate versuchen Unternehmer, die Mindestlohnregelung auszuhebeln. Der viel gerühmten unternehmerischen Kreativität, auf der Reichtum in diesem Land ja angeblich basiert, sind bei der Umgehung gesetzlicher Regelungen kaum Grenzen gesetzt. So entstanden im Zuge der Einführung des Mindestlohngesetzes auch neue Praktikumsarten wie Kettenpraktika. Da wird dann ein freiwilliges Praktikum von 3 Monaten mit einem Pflichtpraktikum von 6 Monaten kombiniert und schwuppsiwupps für die gesamte Dauer entfällt der Mindestlohn. Einige Betriebe versuchen zudem durch die Reduzierung der offiziellen Arbeitszeit die Löhne zu drücken. Auf dem Papier arbeiten Praktikanten dann 20 oder 25 Stunden und erhalten dafür den gesetzlichen Mindestlohn. Tatsächlich arbeiten sie aber 35 Stunden oder mehr. Auch die Umwandlung normaler Beschäftigungsverhältnisse in Praktika gehört zu den entsprechenden Lohnvermeidungsstrategien. Vor allem so kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse werden immer häufiger, zum Beispiel bei mindestlohnpflichtigen Ferienjobs, aber auch andere Nebenjobs in der Gastronomie oder in der sonstigen Dienstleistungssektor werden dann zu Praktika mit unter 3-monatiger Laufzeit umdeklariert. Vermehrt rechnen Unternehmen bei Praktika zudem Sachleistungen an. Gibt es einen Kaffee gratis oder einen Zuschuss? Zum Kantinenessen wird mit Verweis auf die gewährte Vergünstigung oftmals weniger Lohn bezahlt. Festhalten kann man, das Praktikum ist auch nach Einführung des Mindestlohns der Einstieg in ein immer und zunehmend prekärer werdendes Erwerbsleben, geprägt von sozialer Unsicherheit und niedrigen Löhnen. Praktika bereiten also tatsächlich perfekt auf das heutige Arbeitsleben vor. Ja, nach dem Praktikum folgt dann für viele die befristete Beschäftigung üblicherweise. Ich würde allerdings die befristete Beschäftigung und auch die Minijobs jetzt mal außen vor lassen, weil ihr braucht ja noch was zum Lesen, wenn ihr das Buch gekauft habt. Nee, Quatsch. Ich möchte euch einfach jetzt unbedingt stattdessen noch das Kapitel zur Leiharbeit vorlesen, da ich persönlich die Leiharbeit neben der Auseinandersetzung mit der Scheinselbstständigkeit, wie wir sie oftmals in der Internetökonomie erleben, eigentlich für die Kernfrage für die Arbeiter und Gewerkschaftsbewegung halte und hier zudem bei der Leiharbeit auch die ambivalente Rolle der Gewerkschaften deutlich wird. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir es denn? Da ist die Leiharbeit. Schuften für den Exportweltmeister, Standortvorteil, Leiharbeit. Kaum ein Bereich der prekären Beschäftigung hat in den vergangenen Jahren einen solchen Boom erlebt wie die Leih- und Zeitarbeit. Nach dem krisenbedingten Rückgang der Leiharbeit 2009, bei dem Hunderttausende ihren Arbeitsplatz verloren, und die Zahl der auf Leihbasis Beschäftigten auf knapp 500.000 fiel, hat sich innerhalb von acht Jahren fast verdoppelt und erreichte 2016 einen neuen Höchststand mit mehr als 1 Million Leiharbeitnehmer. Das sind wir auch heute inzwischen auch bei gut über 1 Million Leiharbeitnehmer. Den Grundstein für den Boom der Leiharbeitsbranche legte die 2003 im Zuge der rot-grünen Agenda 2010 erfolgte Neufassung des Gesetzes zur Arbeitnehmerüberlassung. Lag die Zahl der Leiharbeitnehmer 1996 noch bei 170.000, stieg sie seit der Deregulierung bei der Arbeitnehmerüberlassung kontinuierlich an. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Verleihbetriebe, die von der wachsenden Leiharbeit profitieren. Vermittelten 1994 noch 6.900 Betriebe Leiharbeiter, waren es Ende 2010 bereits 16.600. Im Juni 2016 zählte die Bundesagentur für Arbeit, da zählt sie ausnahmsweise mal was, 52.200 Verleihbetriebe. Für die Betroffenen ist die Leiharbeit verbunden mit einer permanenten sozialen Unsicherheit, der ständigen Angst vor Arbeitsplatzverlust und niedrigen Löhnen. So verdienen Leiharbeitnehmer im Schnitt 43% weniger als ihre festangestellten Kollegen. Einer der Gründe ist, dass Leiharbeitnehmer meist nicht in die richtige Entgeltgruppe eingruppiert werden. Ihre Ausbildung und Erfahrung oder die ausgeübte Tätigkeit bleibt bei der Eingruppierung häufig unberücksichtigt. So beziehen Facharbeiter oft nur den Lohn einer Hilfskraft. Dies führt zu Löhnen, die nicht zum Leben reichen. Nicht nur niedrige Löhne machen den Leiharbeitnehmern zu schaffen, besonders die unsicheren Arbeitsverhältnisse belasten die Betroffenen. Sie müssen oft weite Strecken zum Entleihbetrieb zurücklegen und können von einem auf den anderen Tag ihren Arbeitsplatz verlieren. Eine Familien- oder Zukunftsplanung ist aufgrund der ständigen sozialen Unsicherheit beinahe unmöglich. Gerade die soziale Unsicherheit und ständige Angst vor dem Arbeitsplatzverlust macht es den Betroffenen aber schwer, sich zu wehren. In den Entleihbetrieben werden Leiharbeitnehmer oft wie Beschäftigte zweiter Klasse behandelt und nicht selten auch als solche durch andere Arbeitskleidung gekennzeichnet. Grundlegende Arbeitnehmerrechte, zum Beispiel bei der Mitbestimmung, werden ihnen vorenthalten. Auch bei Arbeitspausen oder der Urlaubsgewährung werden sie gegenüber festangestellten Kollegen benachteiligt. Zudem arbeiten sie häufig unter schlechteren Arbeitsbedingungen, die sich auch auf die Gesundheit auswirken. Die Arbeit ist sowohl körperlich anstrengender als auch mit geringeren Handlungsspielräumen versehen. Die Unternehmen profitieren so nicht nur von den niedrigen Löhnen und der Möglichkeit, Leiharbeitnehmer von einem auf den anderen Tag vor die Tür setzen zu können, sondern auch von der Spaltung der Belegschaften, die ein gemeinsames Vorgehen der Beschäftigten gegen schlechte Arbeits- und Lohnbedingungen hemmt. Wie nötig der gemeinsame Kampf von Leiharbeitnehmer und festangestellten Kollegen gegen Prekarität jedoch wäre, zeigt der Umstand, dass die Leiharbeit zunehmend feste Arbeitsplätze verdrängt. So gründen Unternehmen vielfach eigene Leiharbeitsfirmen, um Tarifverträge zu unterlaufen. In diese neu gegründeten Unternehmen werden Arbeitsplätze, die vormals im Stammbetrieb angesiedelt waren, outgesourced. Neueinstellungen erfolgen dann ausschließlich in den ausgelagerten Unternehmen zu den schlechteren Bedingungen und vor allem niedrigeren Löhnen. Das zeigt sich bei einem Blick in die Vermittlungsstatistik der Agentur für Arbeit. Jede zweite bei Arbeitsagenturen und Jobcenter gemeldete Vollzeitstelle ist eine Anstellung in der Arbeitnehmerüberlassung. So waren im November 2017 insgesamt 523.790 Vollzeitstellen offiziell gemeldet, 216.294 davon in Leiharbeit. Das entspricht einem Anteil von 41,3%. 33% aller erfolgreichen Vermittlungen der Bundesagentur erfolgt in Leiharbeitsverhältnisse. Also ein Drittel derjenigen, die von der Bundesagentur für Arbeit vermittelt werden, landen in der Leiharbeit. Der Kampf gegen Leiharbeit ist somit nicht nur für die Betroffenen, sondern für die gesamte Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung von Bedeutung. Dass es sich bei diesem Kampf für eine Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen nicht aus Unterstützung aus der Politik rechnen können, zeigt die zum 1. April 2017 in Kraft getretene Neuregelung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Lange hatte die Große Koalition um die im Koalitionsvertrag vereinbarte Neuregelung des Gesetzes gerungen. Insbesondere die bayerische CSU, kennen wir ja, stellte sich immer wieder quer. Der erste Entwurf des Arbeits- und Sozialministeriums beinhaltete eine klare Abgrenzung zwischen legalen und illegalen Werkvertragsformen auf Basis eines Kriterienkatalogs. Auf Druck der Arbeitgeberverbände und der Union wurde dieser Kriterienkatalog ebenso aus dem Gesetz gestrichen wie mehrere Maßnahmen zur Regulierung der Leiharbeit. So kann die Überlassungshöchstdauer nun weiterhin per Tarifvertrag über die maximal vorgesehenen 18 Monate ausgedehnt werden. Die gleiche Bezahlung für Leiharbeitnehmer und Stammbelegschaft soll erst nach 15 statt nach 12 Monaten verpflichtend werden. Während die Arbeitgeberverbände sich mit dem neuen Gesetz zufrieden zeigten und wie der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Oliver Sander, Andrea Nahles dafür lobten, das Gesetz deutlich nachgebessert zu haben, blieb die CSU insbesondere aufgrund des Verbots des Einsatzes von Leiharbeitsbeschäftigten als Streikbrecher zunächst bei ihrer Ablehnung, musste jedoch schließlich einlenken. Das ist ungewöhnlich, das war noch bei der alten Großen Koalition, da musste die CSU dazwischen auch einlenken. Gibt es jetzt nicht mehr. Für die mehr als 1 Million Leiharbeitnehmer, ebenso wie für die immer zahlreicher werdenden Werkvertragsnehmer, hat das Gesetz nur wenig positive Auswirkungen. Es schreibt stattdessen den Status quo, insbesondere durch die Aufrechterhaltung des Tarifvorbehalts, fort. Trotzdem stellen sich nicht nur die Arbeitgeberverbände hinter die Neuregelung der Arbeitnehmerüberlassung, sondern auch die Gewerkschaften. Jörg Hoffmann, Vorsitzender der IG Metall, begrüßte, dass mit diesem Entwurf unsere tariflichen Regelungen mit Anpassungen fortgesetzt werden können. Die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, IGBCE, gab sogar eine gemeinsame Erklärung mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie heraus, in dem es heißt, der vorliegende Gesetzentwurf ist ausbalanciert und wirkungsfähig, es werden angemessene Grenzen zwischen notwendiger Flexibilität und dem Missbrauch von Zeitarbeit und Werkverträgen gezogen. Dass die Ankündigung Jörg Hoffmanns, dass die Gewerkschaften ihre tarifpolitischen Regelungen an die neuen Gesetzeslage anpassen, für die Leiharbeitnehmer nichts Gutes bedeutet, wurde bereits kurz nach Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung deutlich. Das Gesetz enthält eine Öffnungsklausel, die es den Tarifparteien erlaubt, innerhalb von 6 Monaten nach dessen Verabschiedung abweichende Regelungen für ihre Branche zu vereinbaren. Auf dieser Basis schlossen IG Metall und Arbeitgeber eine Tarifvereinbarung, die statt der gesetzlich festgelegten Überlassungsdauer von 18 Monaten eine Höchstdauer von 48 Monaten vorsieht. Bei konkreten Sachgründen kann die Verleihdauer sogar diese 4 Jahre überschreiten. Leiharbeitnehmer können also weitaus länger an demselben Betrieb verliehen werden. Voraussetzung für diese Ausweitung der Höchstarbeitsdauer ist eine Betriebsvereinbarung zwischen Unternehmen und Betriebsrat, mit der die Leiharbeit im Betrieb geregelt wird. Die IG Metall begründet ihr Vorgehen damit, dass es sich bei solchen Vereinbarungen um ein Geben und Nehmen handelt und die Betriebsräte als Gegenleistung für eine 48-monatige Überlassungsdauer andere Vorteile für Leiharbeitnehmer verlangen können. Bei den Betroffenen stieß diese Argumentation auf wenig Zustimmung. Zoom, das Netzwerk der IG Metall für Leiharbeitnehmer, kritisiert die Tarifvereinbarung scharf. Kein Wort zu gleichem Geld für gleiche Arbeit ab dem ersten Einsatztag, kein Wort zur Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen in der Leiharbeit an den Entscheidungsfindungen von Betriebsräten in den Entleihbetrieben. Nicht nur die Leiharbeitnehmer, auch viele Betriebsräte fühlen sich mit dem Problem der Leiharbeit von ihrer Gewerkschaft im Stich gelassen. Auf sie wird die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen in der Arbeitnehmerüberlassung abgewälzt, obwohl sie im Gegensatz zu den Gewerkschaften nur sehr beschränkte Möglichkeit haben, sich gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen. Zum Streik aufrufen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, dürfen beispielsweise nur Gewerkschaften, nicht Betriebsräte. Zugleich sind Betriebsräte stärker dem Druck der Arbeitgeber ausgesetzt. Droht das Unternehmen mit Standortverlagerungen oder Arbeitsplatzabbau, sind Arbeitnehmervertretungen nachvollziehbarerweise erpressbar. Die meisten Betriebsräte haben zudem vor allem das Interesse der Stammbeschäftigten, das ist nicht verwunderlich, die haben sie ja gewählt, und deren Arbeitsplatzsicherheit im Sinn. Die Leiharbeitnehmer sind bei dem von den Gewerkschaften gepriesenen Geben und Nehmen daher schnell die Leidtragenden. Die Vereinbarung der IG Metall zeigt einmal mehr die ambivalente Rolle der Gewerkschaften in der Leiharbeit. Lange Zeit lehnten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Leiharbeit ab. So enthielt das Grundsatzprogramm des DGB seit 1981 die Forderung nach einem generellen Verbot der Leiharbeit. Erst 1996 wurde dieser Passus gestrichen. Inzwischen hatten die Gewerkschaften stattdessen die Leiharbeit zum arbeitsmarktpolitischen Instrument erklärt, mit dem Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollten und nahmen dabei selbst eine Vorreiterrolle ein. So beteiligte sich der DGB bereits 1995 an der Gründung der Zeitarbeitsfirma Staat GmbH, der schnell weitere Beteiligungen folgten. Als die rot-grüne Bundesregierung die Kommission für die moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, später als Hartz-IV-Kommission bekannt, ins Leben rief, entwickelte diese unter Beteiligung auch von Vertretern der Gewerkschaften, es war eine Kollegin von Verdi und ein Kollege der IG Metall da in der Kommission beteiligt, Beteiligung von Vertretern der Gewerkschaften, ein neues Modell für Arbeitnehmerüberlassung, in dem der gesetzlich deregulierten Leiharbeit als flexibler Beschäftigungsform eine zentrale Rolle beim Abbau der Arbeitslosigkeit zukommen sollte. Die schließlich erfolgte gesetzliche Neuregelung der Leiharbeit beinhaltete dann die Abschaffung bestehender Einschränkungen und ermöglichte so den heutigen Boom der Leiharbeitsbranche. Das damit verabschiedete Arbeitnehmerüberlassungsgesetz enthält jedoch einen Gleichbehandlungsgrundsatz, laut dem für Leiharbeitbeschäftigte dieselben Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen wie für vergleichbare Stammarbeitskräfte gelten sollen. Auch hier ermöglichen allerdings tarifliche Vereinbarungen eine Aushebelung des Gleichbehandlungsprinzips. Durchaus verständlich also, dass die Arbeitgeber in der Leiharbeitsbranche, die tarifliche Regelungen bisher weitgehend ablehnten, nach der Neufassung des Gesetzes plötzlich auf den Abschluss von Tarifverträgen drängten, um so den Gleichheitsgrundsatz zu umgehen. Die Gewerkschaften des DGB hingegen hofften, die Leiharbeit flächendeckend tariflich einhegen zu können und damit auch neue Mitglieder zu gewinnen. Unter Federführung des DGB bildeten die Mitgliedsgewerkschaften daher eine Tarifgemeinschaft und erklärten sich zu Verhandlungen bereit. Dabei kam ihnen jedoch die arbeitgebernahe christliche Gewerkschaft zuvor. Diese schloss, obwohl sie kaum Mitglieder vertrat, einen Tarifvertrag mit äußerst niedrigen Löhnen. Um den christlichen Gewerkschaften nicht das Feld zu überlassen, vereinbarten die DGB-Gewerkschaften noch 2003 einen Flächentarifvertrag für die Leiharbeitsbranche. Er beinhaltete in der Eingangsstufe einen Stundenlohn von 6,85 Euro, in der höchsten Stufe von 15,43 Euro. Für Leiharbeitnehmer in Ostdeutschland wurde dabei ein Abschlag von 13,5% vereinbart. Die Auswirkungen des Abschlusses, der von DGB als großer Erfolg gefeiert wurde, war für viele Leiharbeitnehmer gravierend. Nicht nur wurden damit Armutslöhne per Tarifvertrag festgeschrieben und der Gleichbehandlungsgrundsatz ausgehebelt, sondern insbesondere die Beschäftigten aus bereits tarifgebundenen Leiharbeitsfirmen mussten im Zuge der Anpassung ihrer Haustarifverträge an die neuen Tarife Einbußen akzeptieren. Bereits damals gab es in den Gewerkschaften und bei organisierten Leiharbeitnehmern zahlreiche kritische Stimmen, die sich gegen die Tarifvereinbarung aussprachen und stattdessen auf den Gleichheitsgrundsatz pochten. Der DGB hielt den Kritikern entgegen, dass ohne einen eigenen Tarifvertrag die Vereinbarung zwischen den christlichen Gewerkschaften und den Arbeitgebern für alle Beschäftigten gelten würde. Da hatten sie auch recht. Inzwischen hat sich die Situation jedoch deutlich verändert. 2011 wurde der Tarifgemeinschaft christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen die Tariffähigkeit aberkannt. Die von ihr verhandelten Vereinbarungen wurden für unwirksam erklärt und die christlichen Gewerkschaften beschlossen daraufhin, ihr Engagement in der Leiharbeitsbranche zu beenden. Der Weg wäre damit frei gewesen, den Gleichheitsgrundsatz Geltung zu verschaffen. Die DGB-Tarifgemeinschaft hat in den vergangenen Jahren auch mehrmals die Möglichkeit gehabt, den Tarifvertrag zu kündigen. Er wurde jedoch jedes Mal, zuletzt 2016, 2017 und voraussichtlich auch wieder im nächsten Jahr, erneuert. Statt auf ein Verbot der Leiharbeit setzen die Gewerkschaften also vor allem auf die tarifvertragliche Regelung der Arbeitnehmerüberlassung. Nicht wenige werfen ihr deshalb Arbeiterverrat oder zumindest eine Ignoranz gegenüber den Ängsten und Nöten der betroffenen Leiharbeitnehmer vor. Diese Kritik greift jedoch zu kurz. Das ist jetzt nicht überraschend, der Vorwurf des Arbeiterverrats greift eigentlich meistens zu kurz. Das ist aber so eine Sache. Diese Kritik greift jedoch zu kurz. Vielmehr scheinen die Gewerkschaften die Spaltung in Leiharbeitsbeschäftigte und Stammbeschäftigte bereits akzeptiert zu haben und entsprechend abzuwägen. Denn die vielgerühmte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie in der Weltmarktkonkurrenz fußt auf dem billigen und flexiblen Einsatz von Leiharbeit. Im möglichen Verlust dieses Wettbewerbsvorteils sehen viele Beobachter nicht nur ein Risiko für die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Exportindustrie, sondern auch für die Arbeitsplätze der dort traditionell gut organisierten Stammbelegschaften. Es ist daher wenig erstaunlich, finde ich zumindest, dass viele der Gewerkschaften zwar auf eine gewisse tarifliche und gesetzliche Regulierung der Arbeitnehmerüberlassung drängen und so den Druck auf die Stammbelegschaften zu mindern, den Wettbewerbsvorteil der Leiharbeit aber erhalten wollen. Dass es auch anders geht, zeigt der im Schlusskapitel beschriebene gemeinsame Kampf von Leiharbeitnehmern und Stammbelegschaft gegen Leiharbeit im Daimlerwerk Bremen. Mit zahlreichen Aktionen bis hin zum wilden Streik wird dort nicht nur gegen die immer weitere Ausweitung der Leiharbeit gekämpft, sondern auch der Umgang der Gewerkschaften mit der Arbeitnehmerüberlassung kritisiert. Ja, kurzer Schluss. Mir wird nämlich immer wieder gesagt, ich soll was Motivierendes am Schluss sagen. Ich halte ja viele Vorträge zum Thema AfD. Ich habe dieses Buch AfD und die soziale Frage geschrieben. Da halte ich ganz viele Vorträge. Und da versuche ich das auch öfter. Das geht aber immer schief, wenn ich dann was Motivierendes sagen soll. Irgendwie gelingt es mir da nie. Ich glaube, auch hier und heute wird das nicht ganz klappen. Aber vielleicht ja, so zum Teil. Zumindest lässt sich feststellen, es gibt durchaus Gegenwehr gegen die zunehmend prekärer werdende Arbeitswelt. In meinem Buch beschreibe ich zum Beispiel die Kämpfe der Fahrradkuriere zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lohnbedingungen, den Kampf um die Mall of Shame hier in Berlin, aber auch die Versuche der NGG in der Fleischindustrie, gemeinsam mit den Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Gerade da ist eben sind sehr, sehr viele mobile Beschäftigte im Einsatz. Ich beschreibe auch die Versuche von Crowdworkern, sich zu vernetzen oder auch eben den Kampf gegen Leiharbeit, zum Beispiel der Kolleginnen und Kollegen bei Daimler. Interessant ist zumindest für mich, wie wenig Aufmerksamkeit und auch Solidarität diese und andere Kämpfe häufig in der organisierten Linken finden. Ebenso wie die ambivalente Rolle der Gewerkschaften, die ich ja bei der Leiharbeit beschreibe und die sich aber auch auf andere Bereiche wie Minijobs ausweiten, lässt oft nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Einer der Gründe für beides ist meiner Einschätzung nach der bei vielen Linken wie auch bei vielen Gewerkschaftern verbreitete Glaube an den Staat. Nicht selten wird dem Staat die Aufgabe zugeschrieben, für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen zu sorgen. Da wird ein höherer Mindestlohn gefordert, mehr Kontrollen durch den Zoll, eine stärkere Regulierung der Leiharbeit oder von Werkverträgen, stärkere Regelungen im Arbeitsrecht etc. Alles am Forderungen, die ich, wahrscheinlich wie jeder hier, und natürlich unterstützen. Gerade die im Buch beschriebenen Kämpfe gegen prekäre Beschäftigung, sei es bei den Fahrradkurieren oder gegen Leiharbeit, zeigen aber deutlich, dass prekäre Beschäftigung sich nicht und nicht immer durch sozialpartnerschaftliche und gesetzliche Regulierung zurückdrängen lässt, sondern vor allem und nur durch die Organisierung der Betroffenen und den gemeinsamen Kampf für bessere Arbeits- und Lebensverhältnisse. Sie hörten, ihr hörtet eine Sondersendung Radio Obscura im Freien Radio Berlin, im Pi-Radio-Verbund auf der 88.4 in Berlin, auf der 90.7 in Potsdam, beziehungsweise in Wiederholung beim FSK in Hamburg, bei Radio Korax in Halle-Saale und auf Freirad in Innsbruck. Gerade eben war zu hören ein Vortrag von Stefan Dietl am 27. September 2018 im Berliner Café Leidack, organisiert von der Jungle World, über sein neues Buch im Unrast Verlag, prekäre Arbeitswelten von digitalen Tagelöhnern bis zur Generation Praktikum. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.